Ich trage das Herz auf meiner Hand, ein offenes Buch. Also lest doch falsche Tränen, verdrehte Worte blenden nur Naivität. Lach mich an, nenne mich dein Freund oder spar dir das Schauspiel wieder und geh. Denn ein kluger Mensch kann Abneigung anhand der Körpersprache sehen. Als ob wir uns kennen, alleine schon falsch, dass du so denkst. Meine Werte sind dir fremd. Und jede deiner Lügen beleidigt du meine Intelligenz. Sag mir, wo sind alle meine Stunden, all die Tage, all die Jahre? Denn Zeit rennt, ich bin zu alt für Ja und Amen. Habe meine eigenen Regeln in den Dreck gezogen, in der Hoffnung, dass du klarkommst. Zeige eine Schuld, denn wer sucht Menschlichkeit unter Kakerlaken? Nur noch eine Sekunde an dich zu verschwenden, wäre eine Sekunde zu viel. Denn du klaust nur meine Aura-Energie. Werde nie so sein wie du. Lieber mit Anlauf gegen die Wand als niemals versucht. Lieber an Flammen als nur mit kaltem Blut. Lieber verpiss dich im Gesichtchen als zu heucheln. So wie du, wie du. Wir beide waren nie cool. Werde nie so sein wie du. Werde nie so sein wie du. Werde nie so sein wie du. Lügen schenken keinen Glauben, Rückgrat kann man sich nicht kaufen. Gott sei Dank ist nicht jeder so wie du. Nicht jeder so wie du. Anstatt sich gerade zu machen, verstecken sie sich hinter Masken, schwören auf Kinder, Väter, Mütter. Doch kaum ist man weg, wird dein Feindbild das schaffen. Ich seh doch das Messer hinter deinem Rücken, also warum stichst du nicht zu? Man komm mir nicht mit, wir kennen uns schon lange, bitte komm auf den Punkt und quatsch mich nicht zu. Die halbe Wahrheit bleibt eine ganze Lüge. Leere Worte, große Schwüre, gute Miene, böse Spiele. Gelegenheit macht Diebe und davon gibt's so viele. Wer dir sagt, der sagt nur die Wahrheit, der erzählt dir eine Lüge. Sein wie du. Lieber mit Anlauf gegen die Wand als niemals versucht. Lieber an Flammen als nur mit kaltem Blut. Lieber verpiss dich im Gesichtchen als zu heucheln. So wie du, wie du. Wir beide waren nie cool. Werde nie so sein wie du. Werde nie so sein wie du. Werde nie so sein wie du. Lügen schenken keinen Glauben, Rückgrat kann man sich nicht kaufen. Gott sei Dank ist nicht jeder so wie du. Nicht jeder so wie du. Ist nicht jeder so wie du. Nicht jeder so wie du. Deine Lügen sind nur trauriger Ersatz für die Wahrheit. Niemals als Susanne, du wirst da sein. Du wirst nicht da sein. Denn mein Blick durchbricht ihre Masken im Gesicht. In dem Weg, den du kamst, wieder zurück. Werde nie so sein wie du. Du wie du. Werde nie so sein wie du. Du wie du. Werde nie so sein wie du. Lieber mit Anlauf gegen die Wand als niemals versucht. Lieber an Flammen als nur mit kaltem Blut. Lieber verpiss dich im Gesichtchen als zu heucheln. So wie du, wie du. Wir beide waren nie cool. Werde nie so sein wie du. Werde nie so sein wie du. Werde nie so sein wie du. Lügen schenken keinen Glauben, Rückgrat kann man sich nicht kaufen. Gott sei Dank ist nicht jeder so wie du. Nicht jeder so wie du.